Kundgabe 3195. Empfangen durch Bertha Dudde am 20. bis 22.07.1944. Lichtsphären. Verschiedene Lichtstärke. Gotteskindschaft. In der geistigen Welt gibt es viele Abstufungen, viele Grade der Seligkeit, die als Lichtstrahlungen in verschiedenster Stärke erkenntlich sind und dem Reifegrad der Seelen entsprechen. So wie das Wesen, die Seele, in das Lichtreich eingegangen ist, ist Glück und Seligkeit ihr Anteil, weil es die Kraftausstrahlung Gottes in Empfang nehmen kann, was immer Seligkeit bedeutet, selbst wenn die Seele nur in geringem Maße bedacht werden kann, ihrer Reife gemäß. Die Seligkeit aber steigert sich entsprechend dem Liebeswirken des Wesens, das immer ein Zunehmen seiner Kraft, also ein vermehrtes Durchstrahlen der göttlichen Liebe bedeutet. Und das Wesen kann tätig sein, ohne Beschränkung. Es ist in einem Zustand des Lebens, der Freiheit und ständiger Liebe unter ständiger Nützung der Kraft aus Gott, weil fortgesetzt die göttliche Kraft diesem Wesen zuströmt und der Kraftempfang tiefes Glück in ihm auslöst. Das Wesen aber ist nun fortgesetzt tätig. Es wirket wieder in Liebe, indem es die Kraft weiterleitet und unzählige Wesen damit beglückt und ihren geistigen Fortschritt fördert und gleichzeitig sich selbst zu immer größerer Vollkommenheit entwickelt, was wieder vermehrte Kraftzuwendung aus Gott zur Folge hat. Und immer leuchtender sind die Lichtstrahlen, die das Wesen nun umgeben. Es gibt keine Begrenzung in dem Reiche des Lichts, und Lichtsphären sind überall dort, wo die Wesen den Reifegrad erlangt haben, dass sie die göttliche Ausstrahlung in sich aufnehmen können, dass sie durchstrahlt werden von seiner Liebekraft. Da aber die Fülle der Kraftentgegennahme der Höhe des Reifegrades entspricht, werden auch die Lichtsphären verschiedene Lichtstärken aufweisen. Denn je vollkommener das Wesen ist, desto näher ist es der ewigen Gottheit, die als Urlicht eine unvorstellbare Lichtfülle ausstrahlt auf alles Wesenhafte. Doch da das vollkommene Geistige keine Begrenzung kennt, so kann das Wesen stets näher und näher der ewigen Gottheit kommen, also ständig fortschreiten. Es kann die Liebeausstrahlung direkt entgegennehmen und es ist dennoch nicht gänzlich mit ihm vereint, so wie es nicht die Gotteskindschaft erreicht hat. Denn diese bedeutet gänzliche Verschmelzung mit dem Urlicht. Sie bedeutet unbegrenzten Kraftempfang und also höchste Glückseligkeit. Jedes Wesen im Lichtreich ist unaussprechlich glücklich und kann doch immer noch tieferes Glück empfinden, je mehr es selbst seine Liebe zum Ausdruck bringt und dadurch seinen Licht- und Kraftempfang steigert. Doch Grenzen kennt das einmal im Licht stehende Wesen im Jenseits nicht. Und es ist dieses Bewusstsein gerade so überaus beglückend, dass das Wesen streben kann nach immer höherer Vollkommenheit und dass die göttliche Liebe gleichfalls in ihrer Kraftausstrahlung unbegrenzt ist. Immer aber ist Kraftempfang von Gott anders zu bewerten als der endgültige Zusammenschluss mit ihm, der dem Wesen die Gotteskindschaft einträgt. Denn dieses ist eins mit Gott. Und seine Tätigkeit im geistigen Reich ist eine andere als die der Lichtwesen. Sie sind völlig aus sich heraus schaffend und gestaltend tätig und überaus glücklich, weil diese Tätigkeit den höchsten Grad der Liebe erfordert und daher ihre Seligkeit steigert ins Unermessliche. Der Eintritt in das Lichtreich erfolgt also schon, so wie die Seele die Reife erlangt hat, die eine Lichtdurchstrahlung zulässt. Es sind aber dann unzählige Grade der Vollkommenheit und somit auch unzählige Stufen der Glückseligkeit, weshalb die Seele in immer neue Lichtsphären eingehen kann, die sich steigern, stets und ständig. Denn es gibt keine Begrenzung dessen, was vollkommen ist. Es schwebt die Seele immer höher, sie nähert sich dem Urlicht, und sie ist dennoch nicht völlig mit dem Urlicht eins, so sie nicht das Recht der Gotteskindschaft erworben hat auf Erden. Den Zusammenschluss mit Gott hat sie aber gefunden von dem Moment an, wo sie seine Liebe durch Strahlung empfindet, wo sie so geläutert ist, dass sie Kraft und Lichtstrahlen in sich aufnehmen kann. Denn von nun an hat sie auch das ewige Leben. Sie kann tätig sein, also wirken in Liebe, und sie kann aufsteigen in unermessliche Höhen. Sie kann Licht und Kraft von Gott entgegennehmen und durch Zusammenschluss mit gleich reifem Geistigen jene vermehren und unaussprechlich selig sein. Wie aber die Lichtfülle für den Menschen auf der Erde unvorstellbar ist, so gibt es auch keine Vergleichsmöglichkeiten für die Seligkeit der Wesen, die den Eingang in die Lichtsphären gefunden haben. Denn der Mensch ist, solange er auf Erden weilt, ein unvollkommenes Geschöpf. Er sieht und hört nur mit den Augen und Ohren des Körpers und kann sich die geistige Welt nicht vorstellen, die jeder Materie entbehrt, die nur geistig besteht und somit auch nur vom Geistigen im Menschen, von der Seele, geschaut und begriffen werden kann. Doch auch nur dann, wenn die Seele einen bestimmten Reifegrad erreicht hat. Und darum kann die Menschheit sich von dem geistigen Reich keine Vorstellung machen. Sie kann nur glauben, und dies auch nur dann, wenn sie willig ist und sich belehren lässet, ohne inneren Widerstand. Sie kann aber danach streben, Aufschluss zu erhalten, und dann wird ihr manches begreiflich werden. Denn dann beginnen schon die ersten Lichtstrahlen zu wirken. Und wie auf Erden von nun an ein langsames Reifen an Erkenntnis, an Licht, das heißt, an Wissen um die reine Wahrheit erkennbar ist, so steigert sich auch im jenseitigen Reich die Entwicklung des Wesens. Es wird immer vollkommener. Es schließt sich Gott immer mehr an. Es ist unaussprechlich selig. Die Gotteskindschaft aber ist ein höherer Grad der Vollkommenheit, und sie schließet unendliche Wonnen in sich. Sie ist das Anrecht derer, die Gott auf Erden schon mit allen Sinnen anstreben, die ihn lieben aus ganzem Herzen und ihm dienen wollen in treuester Hingabe, die Leiden und irdische Nöte auf sich nehmen in Ergebung, die seinen Willen zu erfüllen trachten und stets und ständig liebetätig sind, denn sie suchen sich auf Erden schon der ewigen Gottheit anzugleichen. Und darum erfasset sie die Liebe Gottes, und sie ebnet ihnen den Weg zu sich. Doch deren Los ist nicht leicht auf der Erde. Sie müssen viele Prüfungen ablegen. Sie müssen Aufgaben auf Erden erfüllen, die große Kraft erfordern und einen festen Willen zu Gott zu gelangen. Doch die göttliche Gnade steht diesen Seelen ungemessen zur Verfügung, so dass sie das Ziel erreichen, so sie es nur anstreben. Amen.